Alle amerikanischen Streitkräfte waren in diesem Teil der Operation beteiligt. Wenn Sie sagen, hunderte von Flügen, heißt das nicht mehr als 1000? Lassen wir es da doch stehen. Vielen Dank Ihnen allen. Ja, soweit die Pressekonferenz des amerikanischen Verteidigungsministers Cheney und des amerikanischen Generalstabschefs Powell. Wir haben diese Pressekonferenz live vom Fernsehen übernommen. Rolf Clement, mein Kollege, unser Experte für Sicherheits- und Militärfragen. Wir waren gerade vor der Pressekonferenz von Dick Cheney dabei, so etwas wie eine Zwischenbilanz der bisherigen militärischen Operation zu ziehen. Vielleicht können Sie jetzt nach dieser Pressekonferenz einmal zusammenfassen, wie sich die militärische Situation im Moment darstellt. Es sieht wohl so aus, dass diese erste Angriffswelle der UNO-Truppen auf den Irak und auf Kuwait sehr positiv verlaufen ist. Das hat ja auch Dick Cheney gerade gesagt, eine der wenigen klaren Aussagen, die er gemacht hat. Was verständlich ist, da er ein kriegsführender Minister ist, kann er wenig sagen. Es sieht so aus, dass es keine Opfer, keine Verluste auf Seiten der UNO-Truppen gegeben hat. Das heißt, wenn ich mal dazwischen fragen darf, auch dieser BBC-Bericht, auf den sich ja wohl Cheney bezogen hat, dass es einen Angriff des Irak mit 5 Scud-Raketen auf Saudi-Arabien gegeben habe, ist nicht bestätigt zumindest. Das ist nicht bestätigt. Da wird zwar gemeldet, dass die gestartet sind, aber die sind nirgendwo gelandet. Es gab jedenfalls bisher keine Berichte über Einschläge. Dieses würde ja, wenn dann, die Bodentruppen oder die am Boden befindlichen Truppen betreffen. Es scheint wohl so, dass alle Flugzeuge, die, und das waren wohl mehrere hundert von 4 Nationen, wie wir jetzt wissen, denn es waren außer den britischen, den saudischen und den amerikanischen auch noch kuwaitische Flugzeuge wohl mit in der Luft, nach dem, was da gesagt worden ist, wobei mir das nicht ganz klar erschien, denn es hieß ja nach dem 2. August, dass die kuwaitische Luftwaffe praktisch voll an den Irak gefallen sei bei der Besetzung damals. Da muss man noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht ist das mehr eine symbolische Beteiligung. Ja, das muss man warten, bis die Informationen sich absichern. Es sind noch einige der Maschinen in der Luft, das haben die gesagt, die sind auf dem Rückflug, aber man hat natürlich Kontakt zu den jeweiligen Staffelführern, sodass man jetzt schon weiß, ob da große Verluste zu beklagen sind. Es scheint so, dass alle diese Flugzeuge zurückgekommen sind. Es seien einige hundert gewesen. Die irakischen Reaktionen, das haben wir auch vorher schon besprochen, werden mit begrenzt beschrieben. Wie gesagt, diese Unklarheit, was ist mit den gestarteten Scud-Raketen, konnten wir jetzt auch nicht aufklären, weiß Dick Cheney wahrscheinlich selbst auch noch nicht. Begrenzt heißt, dass die Luftabwehr versucht hat, die Flugzeuge zu treffen, es ihnen aber offensichtlich nicht gelungen ist und dass auch die Amerikaner offensichtlich mit mehr Widerstand, mit mehr Feuer gerechnet haben, was wiederum die politische Hypothese der letzten Tage nähert, dass Saddam Hussein sich gar nicht über den Ernst der Lage im Klaren war und dass er nie damit gerechnet hat, dass die Amerikaner mit ihren Alliierten tatsächlich losschlagen. Interessant ist, dass sie in der Tat auch chemische Fabriken offensichtlich angegriffen haben, also solche Fabriken, die chemische Waffen herstellen. Das war ja in den Überlegungen, die man vorher angestellt hat, nicht unbedingt ein Primärziel, sondern eher eins, was man in der zweiten oder dritten Welle machen soll. Und es scheint wohl so, dass man doch in Bagdad ganz Gewaltiges erreicht hat, nach dem, was die Kollegen, die dort vor Ort sind, berichten. Der Präsidentenpalast soll bombardiert worden sein, ein Kommunikationszentrum, was wieder darauf schließen lässt, dass es unter Umständen gelungen ist, die in Kuwait stationierten Truppen abzuschlagen. Was weiterhin wohl offensichtlich nach früheren Berichten zumindest teilweise, wenn nicht sogar völlig gelungen ist, ist, dass man über elektronische Mittel die Kommunikation sowohl um Bagdad wie auch um Basra herum zumindest so gewaltig stört, dass sie unbrauchbar ist. Vielen Dank, Rolf Clement, und soweit unsere Zwischenbilanz über den Stand der militärischen Operation und des Angriffs Wüstensturm. Es ist 3.53 Uhr, noch 7 Minuten bis zu den 4 Uhr Nachrichten. Meine Damen und Herren, wir haben gerade berichtet, auch nach der Pressekonferenz des amerikanischen Verteidigungsministers Cheney, dass die Operation, ich zitiere ihn, gegen den Irak offenbar sehr gut verlaufen ist. Die Informationen, die wir haben, basieren vor allen Dingen auf dem, was wir hören aus dem amerikanischen Pentagon, was wir auch hören von den Korrespondenten weltweit, vor allem der amerikanischen Fernsehgesellschaft und dort vor allen Dingen der Korrespondenten der Kabelanstalt CNN. Am Telefon in Amman, in der jordanischen Hauptstadt, begrüße ich nun meinen Kollegen Ulrich Tilgner, der von dort aus auch beobachtet, was sich im Irak und was sich in dieser militärischen Aktion tut. Herr Tilgner, Sie haben uns auch bisher informieren können und relativ zuverlässig informieren können, was im Irak vor sich geht. Wie sind Ihre Informationen? Ja, das Auffällige ist, dass die irakische Führung sich bisher noch nicht gemeldet hat und Stellung genommen hat zu dem, was in den vergangenen 3 Stunden passiert ist. In Jordanien selbst ist der Rundfunk nicht zu empfangen. In der Türkei ist Radio Bagdad jetzt empfangen worden. Dort wurden dann Korangesänge aus den gestörten Wellen herausgelesen. Der ganze Ablauf scheint so gewesen zu sein, dass in einer ersten Welle die amerikanischen Flugzeuge, wahrscheinlich waren es B-52-Bomber, die irakischen Raketenstellungen angegriffen haben. In Israel wird ja vermutet, dass die hier an der jordanischen Grenze stationierten Einheiten im Anfang gleich getroffen worden sind und wahrscheinlich sogar größtenteils zerstört wurden. Das sind auch unsere Informationen, die wir berichtet haben. Der Irak hat 2 Stunden lang keinen echten Gegenangriff fliegen oder auch schießen können mit Raketen. Es sind etwa vor einer Stunde 5 Scud-Raketen auf Bahrain abgefeuert worden, aber diese Raketen haben ihre Ziele verfehlt. Das hat vor wenigen Minuten ein Sprecher der Zivilluftschutzorganisation in Bahrain bekannt gegeben. Das deutet darauf hin, dass der Irak nicht nur von diesem Angriff überrascht worden ist, sondern dass der Irak offensichtlich durch diese ersten Bombardements und möglicherweise auch amerikanischen Raketenangriffe um sein militärisch-strategisches Angriffspotenzial gebracht wurde, das heißt um seine Raketenfeuerkraft. Das würde also wirklich heißen, dass die amerikanische und auch die sowjetische Vermutung richtig war, dass Saddam Hussein sich gar nicht bewusst war der Gefahr, die er eingeht. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Denn wenn man sich überlegt, dass offensichtlich, und das ist ja aus den Berichten der CNN-Leute ganz deutlich geworden, in Bagdad vor allen Dingen mit von Flakstellungen aus auf die amerikanischen F-15-Bomber geschossen wurde, das sind Flugabwehrgeschütze, die auf den Hochhäusern stationiert sind, dann reicht das natürlich nicht aus, um den Angriff von etwa 2000 Flugzeugen letztlich abfangen zu können. Es hat ja Berichte gegeben, dass die Hawk-Flugabwehrraketen, die in Kuwait von den Irakern erbeutet worden sind, auch abgefeuert sein sollen. Aber offensichtlich konnten sie auch die Amerikaner nicht daran hindern, ihre Luftoffensive weiter fortzusetzen. Man kann daran erkennen, dass der Irak offensichtlich nicht nur überrascht worden ist, sondern dass er auch nicht vorbereitet ist auf solche Luftangriffe. Und damit bestätigen sich eben auch Vermutungen, dass der Irak sein eigenes Militärpotenzial an dem Krieg mit Iran gemessen hat und sich nicht richtig vorstellen konnte, was es heißt, wenn die Supermacht USA angreift. Herr Tilgner, in Jordanien gab es ja ganz große Befürchtungen. Ich erinnere an die Rede, die König Hussein ja gehalten hatte, noch vor 2 Tagen, wo er befürchtet hatte, dass Jordanien, wie er damals sagte, Durchmarschgebiet für fremde Armee werden könnte. Jordanien ist bisher nicht betroffen, weil es sich bisher nur konzentriert auf Luftangriffe. Wie informiert der jordanische Rundfunk? Wie ist die Stimmung, die man über die Medien erfahren kann? Der ganze Angriff wurde erstmals vor einer Stunde berichtet, in einer sehr trockenen und nüchternen Form. Und dann das Interessante, der Kultusminister hat angeordnet, dass die Abiturprüfungen, die eigentlich für heute Vormittag geplant waren, erst einmal bis auf Weiteres verschoben werden. Welche weitergehenden politischen Maßnahmen die Regierung plant, ist überhaupt noch gar nicht bekannt. Ich vermute, dass erst einmal abgewartet werden soll, denn es gibt in keiner Weise irgendwelche Beunruhigungen in der Stadt nach wie vor. Es ist gerade so, dass jetzt die Zeit des ersten Morgengebetes ist, ist die Stadt dunkel, es gibt keinen Verkehr, also von einer Beunruhigung in Amman kann man überhaupt nicht sprechen. Die meisten Menschen werden sicherlich noch gar nicht wissen, dass es den Krieg gibt. Vielen Dank, das war Ulrich Tilgner live aus Amman, aus der Hauptstadt Jordaniens. Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die erste Welle der alliierten Kampfflugzeuge, die in der Nacht Ziele im Irak und im irakisch besetzten Kuwait bombardiert hatte, ist offenbar sicher zu den Stützpunkten zurückgekehrt. Dies meldete der amerikanische Fernsehsender CNN unter Berufung auf saudi-arabische Regierungsvertreter. Nach den Worten von US-Verteidigungsminister Cheney ist die Operation gegen den Irak bislang sehr gut verlaufen. An dem Angriff seien die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Saudi-Arabien und Kuwait beteiligt. Die Kampfhandlungen begannen kurz vor 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit einem Luftangriff der multinationalen Streitkräfte auf die irakische Hauptstadt Bagdad. Nach der ersten Angriffswelle und einer danach folgenden Pause führte die multinationale Luftwaffe das Bombardement fort. Die Stadt werde unaufhörlich von schweren Explosionen erschüttert, hieß es in Korrespondentenberichten. Schon bei den ersten Angriffen seien eine Raffinerie sowie das zentrale Telekommunikationsgebäude getroffen worden. Während in den ersten Stunden nach Beginn der Kriegshandlungen von irakischer Seite außer der Flugabwehr keine weiteren militärischen Reaktionen vorlagen, soll inzwischen eine irakische Rakete auf die saudische Hauptstadt Riad abgefeuert worden sein. Sie habe aber offensichtlich nur die Außenbezirke der Stadt getroffen, hieß es in diplomatischen Kreisen Riads. Nach diesen Berichten soll es sich um eine Scud-Rakete sowjetischer Bauart handeln. Nach den Worten des amerikanischen Regierungssprechers Fitzwater ist der Luftangriff der multinationalen Streitkräfte nur ein Anfang in den geplanten militärischen Operationen. US-Präsident Bush hat den Angriff der multinationalen Streitkräfte auf den Irak mit der Notwendigkeit begründet, das irakische Potenzial an chemischen und nuklearen Waffen zu zerstören. Ziel der Operation sei die Befreiung Kuwaits und die Wiedereinsetzung dessen legitimer Regierung, erklärte Bush in der Nacht im amerikanischen Fernsehen. Die Eroberung des Irak sei nicht beabsichtigt. Er hoffe, dass der Krieg nur von kurzer Dauer sein werde. Die militärische Aktion sei auf monatelange endlose diplomatische Bemühungen der Vereinten Nationen, der USA und vieler anderer Staaten erfolgt, betonte Bush. Der Krieg sei nicht mehr zu vermeiden gewesen, nachdem Iraks Präsident Saddam Hussein keine Bereitschaft zu einer Friedenslösung gezeigt habe. Bei der Offensive der multinationalen Streitmacht sind nach Angaben des US-Präsidenten bislang keinerlei Bodentruppen beteiligt. Die Luftwaffe habe lediglich militärische und keine zivilen Ziele angegriffen, versicherte Bush. Israel ist nach Angaben des Militärrundfunks in Jerusalem nicht an den Kampfhandlungen im Irak und in Kuwait beteiligt. Die Armee sei in höchster Alarmbereitschaft, im Lande herrsche Ruhe, meldete der Sender. Die alliierten Streitkräfte haben nach Mitteilung des israelischen Militärs auch Raketenstellungen bombardiert, mit denen der Irak das Land bedroht habe. In Brüssel sind die Botschafter der 16 Mitgliedsländer der NATO zusammengekommen. In der Sitzung unter Leitung von NATO-Generalsekretär Wörner würden die Verbündeten über die Lage in der Golfregion unterrichtet, hieß es in der belgischen Hauptstadt. In zahlreichen Großstädten der Bundesrepublik ist es nach Bekanntwerden des Kriegsausbruchs zu spontanen Kundgebungen gekommen. In Berlin versammelten sich viele Menschen vor der Gedächtniskirche, um gegen den Beginn des Krieges zu demonstrieren. Sie blockierten den Kurfürstendamm in beiden Richtungen. In Bonn kamen zahlreiche Menschen vor der amerikanischen und irakischen Botschaft sowie auf dem Münsterplatz zusammen. Es ist 18.35 Uhr Washingtoner Zeit, kurz nach 12:30 in Deutschland, 14:30 im Irak, als Gary Shepard, ABC-Reporter, live aus seinem Hotel in Bagdad als erster berichtet, dass der Krieg begonnen hat. Vom Westen her nähern sich Flugzeuge der Stadt. Der Himmel ist von Lichtblitzen durchzogen. Ganz offensichtlich ist ein Luftangriff im Gange. Der ganze Himmel ist mit Lichtpunkten übersät, die sich nähern. Luftabwehrgeschütze sind zu hören. Completely lit up with twinkling lights moving and tracer fire going up from the ground. 18:49 Uhr. Bill Riediker, ABC-Reporter in Dachran im östlichen Saudi-Arabien, berichtet, etwa eine Stunde vorher seien 20 Jagdflugzeuge von diesem US-Flugplatz gestartet. Gegen Mitternacht sei außerdem eine Schwadron vollbewaffneter F-15-Kampfflugzeuge von einem anderen Stützpunkt im Zentrum Saudi-Arabiens in Richtung Irak abgeflogen. local, that's our time, which is about 2 hours ago. They're members of the 4th Tactical Fighter Wing. 18:50 Uhr, Telefonbericht aus Bagdad. In der irakischen Hauptstadt sind alle Lichter ausgegangen. Flugabwehrgeschütze sind zu hören. Vom Rashid Hotel aus, wo alle Journalisten wohnen, sind immer neue Explosionen auszumachen. Between the horizon and here, there is a great deal of blackness that you can now see as you look west from this Al-Rashid Hotel. And still, tracer fire from the ground, anti-aircraft fire apparently, still rising up into the sky, and the sound of explosions coming and going. 18:57 Uhr. ABC-Moderator Peter Jennings zitiert die offizielle Erklärung der US-Armee, dass der Krieg begonnen habe. 19:06 Uhr. Präsidentensprecher Marlin Fitzwater geht dem Weißen Haus vor die Presse. Eine Erklärung des Präsidenten der USA. Die Befreiung Kuwaits hat begonnen. Zusammen mit den alliierten Truppen führen die USA die Aktion Wüststurm durch, um die Resolutionen der UNO durchzusetzen. Seit 7 Uhr Washingtoner Zeit gehen unsere Truppen gegen Ziele im Irak und Kuwait vor. Der Präsident wird um 9 Uhr, also um 3 Uhr in Deutschland, aus seinem Arbeitszimmer im Oval Office eine Ansprache an die Nation halten. I'll try to get you more as soon as we can. Thank you very much. 19:17 Uhr, wieder eine Live-Schaltung nach Dachran. Der Reporter berichtet, seit 40 Sekunden Sirenen auf dem US-Flugfeld. Warum, ist nicht bekannt. Es herrscht große Nervosität. Zur gleichen Zeit ABC, der Sirenenalarm. Der Reporter berichtet, Gasmasken würden ausgegeben. Wenn Sie die Sendung unterbrechen wollen, gehen Sie, sagt der Moderator in New York. Dann bricht die Satellitenleitung ab. All right, Bill, just to be totally clear about this, at any time you wish to leave us, you leave us. Peter Jennings sagt, bis jetzt haben wir nur den Satelliten verloren. 19:26 Uhr, wieder Telefonbericht aus Bagdad. Auch dort Sirenenalarm. Die Lichter brennen aber wieder, Straßen und Hausbeleuchtungen. Lichtblitze füllen immer noch den Himmel. Ganz offensichtlich ist ein Luftangriff voll im Gange. Um 19:54 Uhr, wieder Dachran. Es hat keinen Luftangriff auf den amerikanischen Stützpunkt gegeben, aber einen nationalen Alarm in ganz Saudi-Arabien. Alle Hotelgäste wurden mit Gasmasken in einen Schutzbunker geordert. Die Presseoffiziere waren ebenfalls mit Kampfanzügen und mit Gasmasken in diesem Bunker. Wir haben eben versucht, nach Bagdad durchzukommen und haben dabei gehört, aus Amman gehört, das Telekommunikationszentrum in Bagdad sei zerstört. Auch da werden wir uns bemühen, im Laufe der nächsten Zeit festzustellen, wie weit das zutrifft. Genauso wie die Frage unbeantwortet bleibt, welche Zerstörungen in Bagdad und im Irak entstanden sind. Aufmarsch ohnegleichen. Iraks Armee war schon zur Zeit des Kriegs gegen Iran die fünftstärkste der Welt. Die Reserve inbegriffen stehen etwa 1 Million Mann für Saddam Hussein unter Waffen, über die Hälfte von ihnen im Süden und im besetzten Kuwait. Ihnen gegenüber mehr als 400.000 US-Soldaten, ergänzt durch 150.000 Mann aus den Golfstaaten und Saudi-Arabien, sowie weitere 100.000 aus Großbritannien, Frankreich, Ägypten und einem Dutzend anderer Länder. Ein Vergleich der Waffenarsenale zeigt, nur bei den Panzern wäre der Irak seinen Gegnern zahlenmäßig ebenbürtig. 3.600 auf alliierter Seite hätte er 4.000 eigene entgegenzusetzen. Von diesen allerdings heißt es, es hapere schon jetzt an den Ersatzteilen. Anders das Bild bei den Kriegsschiffen. Die Zahlen machen deutlich, die See würde den USA und ihren Verbündeten gehören. Sie könnten von Flugzeugträgern aus den Krieg aufs Festland tragen und sich wichtige Nachschublinien offenhalten. In der Luft aber sehen die amerikanischen Generäle ihre eigentlichen Trümpfe. 1740 Flugzeuge, Tarnkappenbomber, B-52 Atombomber und F-111 Tiefflieger haben sie unter ihrem Kommando. Saddam Hussein dagegen nur 500. Aus diesen Fakten leiten sich die Kriegsszenarios ab, über die bereits offen diskutiert wird. So sehe wohl ein amerikanischer Schlag gegen Bagdad aus. Von Land und See würden Kampfflugzeuge den Irak unter Beschuss nehmen. Die Bomben fielen auf Flughäfen, Raketenstellungen, Treibstofflager, schließlich in zur Zivilbevölkerung angelegt. Doch aus der Luft allein wird das Hussein-Regime kaum zu bezwingen sein. Was folgen würde, nennen die Generäle schon jetzt die größte Panzerschlacht der Kriegsgeschichte. Und für die hat der Irak Vorkehrungen getroffen. Das eroberte Kuwait und sein Vorland sind längst befestigt, und zwar in drei Linien. Ein alliierter Panzervorstoß bräche sich zunächst an bis zu 4 Meter hohen Sandwällen. Dahinter durchziehen breite, ölgefüllte Gräben die Wüste, eine kaum durchdringliche Feuerwand. Schließlich Betonhindernisse und weite Minenfelder. Eine Schreckensvision steht im Raum. Könnte ein Krieg am Golf ein Atomkrieg werden? Fest steht, dass die USA in der Türkei 100 und an Bord ihrer Flotte weitere 500 Atombomben bereithalten. Ein Einsatz sei aber nicht geplant, so die US-Regierung erst am Wochenende. Unklar ist auch, ob der Irak nuklear gerüstet ist. Die meisten Experten glauben, dass er dazu noch einige Zeit brauche. Mit Sicherheit jedoch verfügt Saddam Hussein über B- und C-Waffen, Giftstoffe, mit denen die Irten keine Erfahrungen haben. Der Diktator hält sich den Einsatz chemischer und biologischer Waffen offen. Nicht nur gegen die US-Truppen, auch gegen Israel. Und gerade eine erste Meldung aus Bagdad, da hat es ja bis jetzt noch kein Echo gegeben. Und da meldet Radio Bagdad und erklärt drohend, George Bush werde es bereuen, den Krieg begonnen zu haben. Bagdad wird seine Ziele nicht aufgeben, hat es da im Radio geheißen. Die irakischen Soldaten würden Kuwait zum Schlachtfeld machen, um den Sieg zu erreichen. Wir werden es Bush bereuen lassen. Wir werden ihm eine Lektion erteilen. Man werde doppelt so stark zurückschlagen. Der Krieg werde der Anfang vom Ende des Imperialismus sein, hat der Sender gemeldet. Und das ist dann auch die erste Reaktion auf den amerikanischen Angriff. Und wir gehen jetzt noch mal zu Alexander Niemetz nach Bahrain. Alexander, ich habe gerade eine Meldung von Radio Bagdad unseren Zuschauern übermittelt, in dem es drohend heißt, Bush werde es bereuen, dieses sei der Anfang vom Ende des Imperialismus. Das klingt zwar drohend, aber zu fragen ist, ich weiß nicht, wie weit man das von Bahrain aus beurteilen kann, ob denn die Stärke Saddam Husseins militärisch so groß oder noch so groß ist, dass er diese Drohung wahrmachen kann. Ich weiß nicht, was eine Meldung ist. Ich habe mittlerweile einen Kontakt gehabt zu einem hohen Beamten im Pentagon, der mir mindestens andeutungsweise sagen konnte, dass die ersten Auswertungen, die sie haben, die Debriefings der Piloten so aussehen, dass sie extrem erfolgreich waren. Und ich hatte gerade Gelegenheit, vor ein paar Minuten mit dem Liaison Officer der britischen der Royal Air Force hier zu sprechen, deren Tornados gerade eben zurückkamen. Es wird in Kürze wohl auch Bilder dazu geben. Airfields, also Flughäfen angegriffen haben, in der Art und Weise, wie wir das vor ein paar Tagen ja bereits bei uns im ZDF gezeigt haben, mit diesen neuen Spezialbomben, alle sind zurückgekommen, auch sie sagen, Mission erfolgreich, ohne Verluste, ohne auf Widerstand zu stoßen. Das sind eigentlich überraschende Meldungen, denn keiner hier hat vorher, wir haben ja tagelang Gespräche führen können mit den Piloten hier im Hotel beispielsweise, hat erwartet, dass dieses so reibungslos verlaufen wird. Ja, jetzt kommt noch eine Meldung, in der es aus Washington mit Vorrang heißt, dass offenbar die gesamte irakische Luftwaffe zerstört worden sei. Damit wäre ja das erste Kriegsziel der Amerikaner erreicht, dass die Iraker nicht mehr vom Boden kommen. Also ich wollte vorhin den Mund nicht so voll nehmen. Das deckt sich aber mit dem, was ich, wie gesagt, eine halbe Stunde her nicht im Pentagon erfahren konnte. Es scheint tatsächlich, dass die Aktion sehr viel erfolgreicher war, als die zunächst selber, die Strategen hier zunächst selber angenommen haben. Denn die gingen hier in Bahrain an eine Basis etwa von 48 Stunden aus, die sie bräuchten, um die irakische Luftwaffe inklusive Raketen komplett auszuschalten. Nun haben wir ja auch darüber geredet, welche Rolle die Engländer spielen. Sie haben vorhin auf die Royal Air Force hingewiesen. Gibt es Hinweise, in welchem Umfang englische Piloten, englische Kampfflugzeuge an diesem ersten Angriff beteiligt waren? Alle sämtliche Staffeln hier im Einsatz gewesen und die wird halt wieder aufgetankt und neu munitioniert und werden wieder hinausfliegen. Das ist das, was mir der Liaison Officer gerade eben erzählt hat. Alexander, Sie sind ja oft im Nahen Osten gewesen, auch mehrfach im letzten Jahr noch im Irak, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb möchte ich Sie etwas fragen, was der amerikanische Generalstabschef Colin Powell eben gesagt hat, was mich erstaunt. Er hat nämlich gesagt, Saddam Hussein sei nicht direkt das Ziel der Angriffe. Er werde auch nicht gejagt. Man kann sich da eigentlich nicht vorstellen, dass die Amerikaner einen Krieg gewinnen wollen, ohne dabei auch und vorrangig an die Person Saddam Husseins zu denken. Wir hatten ja Gelegenheit während des Irakkriegs die irakischen Truppen zu filmen damals. Und mir ist aufgefallen, dass damals schon die Moral nicht gerade das war, was man ausgezeichnet nennen konnte. Ein Punkt. Der zweite Punkt. Bei all den Opfern, die es ja gegeben hat auf die irakische Seite im Krieg gegen den Iran, die wurden mit einem Federstrich weggewischt durch den Frieden, den Saddam Hussein mit dem Iran geschlossen hat, um in Kuwait freie Hand zu haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass deswegen Saddam Hussein nicht das eigentliche Ziel der Amerikaner und der Koalition ist, der Alliierten ist, sondern dass sie vielleicht eben doch darauf spekulieren, dass mit hohen Verlusten zu Anfang sich intern einen Umschwung ergeben könnte, der weitere Aktien vielleicht überflüssig machen könnte. Generäle dieser Art gibt es, einen würde ich nennen, das ist General Rashid, der Schwiegersohn von Saddam Hussein, ein Mann, der ein hohes Ansehen in der Armee hat und der seit den Siegesfeiern damals nach dem Waffenstillstand mit dem Iran unter Hausarrest steht, weil er zu populär geworden ist. Good morning, can you hear me? Eine halbe Sekunde, Ruprecht, ich gebe sofort weiter an Peter Marchi, er ist der Presseoffizier der Royal Air Force. Danke, Alexander. Ich muss einiges zum Stande Dinge sagen, ich gebe jetzt weiter. Okay. Hello. Hello, good morning, sir. I'm Rupert Easer, German Television ZDF. I'm trying to translate your answers into German and you have to give me a little time. Because we are on the air right now. Ich habe gerade gesagt, ich versuche die Antworten ins Deutsche gleich mit zu übersetzen. Peter Matsch spricht natürlich kein Englisch. Could you just tell me what the picture is on your side? Können Sie uns sagen, wie sich das aus Bahrains Sicht jetzt ausnimmt, was die ersten Angriffe anlangt? Can you please answer? Yes, at approximately 02:15 hours local Bahrain time, a number of Royal Air Force Tornado strike attack aircraft took off from their airbase as part of the Allied air attack against Iraq. Can I just translate that, please? Um 0:15 Bahrain Ortszeit sind britische Tornado-Flugzeuge in Bahrain aufgestiegen, um sich an dem ersten Angriff gegen Irak in Irak zu beteiligen. Yes, please. I finished my translation. Could you please continue? Yes. Three and a half hours later, all the aircraft that took off returned from their mission, and on leaving the aircraft, the aircrew informed us that, in their opinion, the mission, as far as they could see, had been successful. Alle Flugzeuge sind 3,5 Stunden später zurückgekehrt. Unbeschädigt zurückgekehrt und die Crews der Flugzeuge haben erklärt, dass die Mission sehr erfolgreich gewesen sei. Can you say anything whether your planes have been flying towards Baghdad, or was it other aims you attacked? Sind Ihre Maschinen nach Bagdad geflogen oder haben Sie andere Ziele angegriffen? At the moment, we are unable to indicate what the targets were, how they would be designated targets either within Kuwait or Iraq itself. But you have been flying attacks against Kuwait as well, and not only in Iraq. The attacks could have been against Iraqi positions either in Kuwait or Iraq. Peter Matsch sagt, er kann uns keine Einzelheiten sagen über die Ziele, die angegriffen worden sind. Es sind ausgewählte Ziele gewesen und es sind Ziele, irakische Ziele im Irak selbst, aber auch in Kuwait gewesen. Und meine letzte Frage wäre, ob die Angriffe im Augenblick weitergehen. We've heard that the Americans are still flying attacks against Iraq. Are they still continuing or have they stopped? And are you, is the Royal Air Force, part of it? Werden die Angriffe jetzt weiter fortgeführt, der Amerikaner und der Royal Air Force, oder ist die erste Angriffswelle beendet? Yes, please. As far as the American aircraft are concerned, we do not know whether they are still flying missions. However, we will be flying further missions when we are tasked to do so by the Allied headquarters. Ob die Amerikaner weiterfliegen, weiß Peter Matsch jetzt nicht zu sagen. Die Engländer haben ihre erste Mission beendet und werden weitere Missionen fliegen, wenn sie dazu aufgefordert sind. Thank you very much in Bahrain, Mr. Matsch. And all the best to you. Maybe I could have another word with Alexander Niemitz, my colleague, please. Vielen Dank nach Bahrain. Ich wollte nur noch mal kurz mit Alexander Niemitz sprechen. Alexander, sind Sie dran? Vielen Dank. Guten Tag. Yes, thank you very much and good morning and goodbye. Hallo. Ja, Alexander, Peter Matsch kann natürlich nicht jetzt Einzelheiten erläutern der Ziele, die die Royal Air Force angeflogen hat. Haben Sie denn zusätzliche Informationen, welche Ziele die Engländer angegriffen haben im Irak? Die Amerikaner haben ja gesagt, es habe sich vor allem darum gehandelt, die Scud B-Raketen auszuschalten, die Israel bedrohen. Das betraf sicher dann nicht die Mission, von der Peter Matsch eben sprach. Aber eins ist sicher, die Royal Air Force, die in Bahrain stationiert ist, hat Ziele in Kuwait angegriffen und die Tornados, die rausgeflogen sind und die Art der Bewaffnung, die sie hatten, sind spezialisiert auf die Zerstörung von Pisten. Und das hatte mir etwas unter der Hand vorhin auch gesagt, dass dies Ziele waren, und zwar sowohl im östlichen Irak, in der Nähe von Basra, als auch um Kuwait. Was ja dann auch zu der Information passt, dass diese erste Welle versucht hat, die irakische Luftwaffe zu zerstören oder die Flugzeuge, die relativ sicher in Bunkern untergebracht sind, daran zu hindern, zu starten, indem man eben die Pisten bombardiert. Exakt das. Und ich kann noch eine zusätzliche Information geben. Eine Staffel der Tornados ist eben wieder hier aus Bahrain gestartet mit Donnergetöse. Nachts hat man es kaum gehört, jetzt bei Tage hört man es offensichtlich besser, wahrscheinlich die Windverhältnisse. Was er nicht sagen wollte, die Angriffe werden auch von hier aus den ganzen Tag wieder weiterlaufen. Alexander, eine Frage, die vielleicht schon ein Hinweis ist auf das, was wir dann im Laufe des Tages an Bildern zu erwarten haben. Wie sind denn Ihre Arbeitsbedingungen? Werden Sie das zeigen können, wie die Tornados zum Angriff starten und wieder zurückkehren? Das ist theoretisch möglich, nur man ist hier absolut auf Pools angewiesen. Das heißt, es gibt hier bei der Royal Air Force Base eine Crew, die im Grunde genommen dann die ganze Welt bedienen wird. Das ist eine britische Crew, es gibt einen britischen Pool, der exklusiv ist. Wir bemühen uns allerdings, Material von den Herren auf unsere Seite zu kriegen. Ansonsten aber wird das sicherlich in Eurovision alles zu haben sein, die bei euch auch aufläuft. Wir sind hier sehr, sehr restriktiv behandelt. Bei allem guten Bilde vorhanden ist, läuft all ausschließlich über Pools. Das Mal, was wir hier sehen konnten, das waren die rückkehrenden Tornados. Ich kann nicht garantieren, dass wir es bei unserer nächsten Überspielung selber haben werden. Auch die Reporter Bernard Shaw und John Holliman des amerikanischen Nachrichtensenders CNN melden sich live aus der irakischen Hauptstadt. Es ist sehr dunkel in Bagdad, berichten sie, überall Rauch. Schwere Explosionen seien auszumachen, etwa 20 Kilometer Entfernung des Al-Rashid-Hotels. Flugzeuge seien direkt über der Stadt, der Angriff erfolge von allen Seiten. Die irakische Flugabwehr ist rund um das Hotel zu hören. Hören Sie doch selbst, sagt der Reporter. Der ehemalige US-Außenminister Caspar Weinberger kurz darauf im amerikanischen Fernsehen zur Strategie des militärischen Vorgehens. Zunächst haben wir die irakischen Radaranlagen geortet, erklärt er, und zu täuschen versucht. Noch wichtiger aber war, dass wir die Ziele sorgfältig ausgesucht haben, lediglich militärische, abgelegen von allen Wohngebieten. Zum Beispiel Flugfelder, Eisenbahnstationen, Funktürme, militärische Aufmarschplätze und all so etwas. Selbst bei den kleinen Abweichungen, sagt Weinberger, hätten die Bomben keine zivilen Ziele treffen können. Denn es ist unser Hauptziel, die Verteidigung auszuschalten, die Raketen und die Radarstationen. Das wird wohl bis in den nächsten Morgen andauern, denn wenn alle diese Punkte zerstört sind, können die nachfolgenden Flugzeuge mit wesentlich geringerem Risiko einfliegen. Im Gebäude der Vereinten Nationen meldete sich UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar zu Wort. Nach all meinen Versuchen und denen so viele Menschen und Länder stehen wir jetzt vor Krieg, erklärt Pérez. Im Augenblick, 1,5 Stunden nachdem die Feindlichkeiten begonnen haben, bin ich nicht umfassend informiert. Ich kenne keine Details des Geschehens. Ich kann nur meine tiefe Trauer ausdrücken. Denn als Sekretär der Vereinten Nationen, einer Friedensorganisation, bin ich sehr traurig über den Beginn von Feindseligkeiten. Kurz nach 1 Uhr Ortszeit starteten die ersten US-Flugzeuge. 4 Maschinen stiegen innerhalb von 2 Minuten auf. Dann erfolgten die Starts in regelmäßigen Abständen. Unter den Flugzeugen befanden sich auch AWACS-Radar-Frühwarnmaschinen. Der Lärm der startenden Flugzeuge hatte schon die meisten Menschen aufgeweckt. Nur wenige zweifelten daran, dass der Krieg begonnen hatte. Die noch Schlafenden wurden dann aufgeweckt vom Geheul der Luftschutzsirenen. Die Menschen eilten in Schutzbunker. Schutzanzüge gegen chemische Waffen dabei hatte, zog sie an. Viele trugen Gasmasken bei sich. Im saudi-arabischen Exil lebende Kuwaitis in einem Hotel gaben sich entspannter. Sie verfolgten die Nachrichten am Radio und waren ganz offensichtlich voller Zufriedenheit. Er sei froh, sagte dieser Kuwaiti. Er habe schon lange auf diese Nachricht gewartet. Auf die Frage, ob der Angriff entscheide, Saddam Hussein aus Kuwait zu vertreiben, antwortete er, das glaube er schon. Den alliierten Truppen, besonders den Piloten, wünschte er Gottes Segen. Ex-Staatschef hat sich inzwischen an die Bevölkerung seines Landes gewandt. Über Radio Bagdad rief er zum Widerstand gegen die multinationalen Streitkräfte auf und erklärte, Das irakische Volk werde die Ungläubigen und ihre Verbündeten besiegen. Im Zuge des Krieges würden Palästina und Libanon befreit werden, kündigte Saddam an. Kuwaits Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mohammed Abdul Hassan, hat den Angriff der alliierten Streitmacht gegen Irak begrüßt. Der Botschafter sagte, die Vereinten Staaten erfüllten den Wunsch der internationalen Gemeinschaft, Kuwait von der irakischen Aggression zu befreien. Die israelische Armee hat den zivilen Ausnahmezustand ausgerufen. Nach wie vor rechnet man in Israel mit Raketenangriffen des Irak. Über die besetzten Gebiete verhängten die Behörden eine unbefristete Ausgangssperre. Alle Zufahrten aus dem besetzten Westjordanland nach Jerusalem wurden für Palästinenser gesperrt. Mit dieser vorbeugenden Maßnahme sollen Unruhen und gewalttätige Demonstrationen von Palästinensern unterbunden werden. Deutsche an solchen Waffen mitgewirkt haben, obwohl sie wussten, dass sie auch in das israelische Volk gerichtet würden, fühlt mich zusätzlich mit Scham. Ich sage, die an all dem beteiligt waren und diejenigen, die das nicht verhindert haben, obwohl sie dazu imstande waren, haben die erste Schuld auf sich geladen. Sie dürfen ihres Lebens nicht mehr froh werden. Wir müssen solche Exporteure des Todes endlich so behandeln, wie es ihrer kriminellen Schuld entspricht, nämlich als Schwerverbrecher. In der Zeit, kurz nach 00:30 Uhr nachts in Deutschland, 02:30 Uhr im Irak. Als der ABC-Reporter Gary Shepard live aus seinem Hotel in Bagdad als erster berichtet, dass der Krieg begonnen hat. Vom Westen her nähern sich Flugzeuge der Stadt. Der Himmel ist von Lichtblitzen durchzogen. Ganz offensichtlich ist ein Luftangriff. Der ganze Himmel ist mit Lichtpunkten übersät, die sich nähern. Luftabwehrgeschütze sind zu hören. 1849, Bill Radacker, ABC-Reporter in Dachran im östlichen Saudi-Arabien, berichtet, dass etwa eine Stunde vorher 20 Jagdflugzeuge von diesem US-Stützpunkt losgeflogen seien. Gegen Mitternacht sei außerdem eine Schwadron vollbewaffneter F-15-Flugzeuge von einem Stützpunkt im Zentrum Saudi-Arabiens Richtung Irak gestartet. Local, that's our time, which is about 2 hours ago. They're members of the 4th Tactical Fighter Wing. 18:15 Uhr, 10:01 Uhr in Deutschland, Telefonbericht aus Bagdad. In der irakischen Hauptstadt sind alle Lichter ausgegangen. Flugabschütze sind zu hören. Vom Rashid Hotel, wo alle Journalisten wohnen, sind immer neue Explosionen auszumachen. Between the horizon and here, there is a great deal of blackness. Bei 57 EBU-Moderator Peter Jennings. Die offizielle Erklärung der US-Armee, der Krieg hat begonnen. 1906, Washingtoner Zeit. Präsidentensprecher Marlin Fitzwater geht im Weißen Haus vor die Presse. Eine Erklärung des Präsidenten der USA. Die Befreiung Kuwaits hat begonnen. Zusammen mit den alliierten Truppen führen die USA die Aktion Wüstensturm durch, um die Resolutionen der UNO durchzusetzen. Seit 7 Uhr Washingtoner Zeit gehen unsere Truppen gegen Ziele in Irak und Kuwait vor. 19:17 Uhr, Live-Schaltung nach Dachran im Osten Saudi-Arabiens. Seit 40 Sekunden Alarmsirenen auf einem US-Flugfeld. Warum, ist nicht bekannt. Es ist Nervosität. Zur gleichen Zeit ABC, der Sirenenalarm. Der Reporter berichtet, Gasmasken würden ausgegeben. Wenn Sie die Sendung unterbrechen wollen, gehen Sie, sagt der Moderator in New York. Dann bricht die Satellitenleitung ab. Just to be totally clear about this, at any time you wish to leave us, you leave us. Peter Jennings sagt, bis jetzt haben wir nur den Sat verloren. 1926, Telefonbericht aus Bagdad. Lichtblitze füllen den Himmel. Ganz offensichtlich ist ein Luftangriff voll im Gange. The flashes continue throughout the sky. 1954 wieder Dachran. Es hat keinen Luftangriff auf den amerikanischen Stützpunkt gegeben, aber einen nationalen Alarm in ganz Saudi-Arabien. Alle Hotelgäste wurden mit Gasmasken in einen Schutzbunker geordert. Auch die US-Presseoffiziere waren in Kampfanzügen und mit Gasmasken in diesen Bunkern. 20.15 Uhr, Senator Byrd berichtet, der Präsident hat mich um 6 Uhr angerufen und mich unterrichtet, wir werden in einer Stunde angreifen. Ich sagte ihm, unser himmlischer Vater, der...